denke zu viel über Sachen, die mich nichts angehen. Wieder dreht sich mein Schädel, wie wenn ein Licht angeht. Jede Verbindung krümmt sich und meine Stimmung sinkt. Es war noch nie so schlimm, als ich damals ein Kind war. Doch die Vergangenheit verdrängt aus meinem Schädel. Und wenn ich einmal versuche zu ändern, alles verdreht sich. Und trotzdem setze ich die Segel, ein geschlagener Weg. Und diese Ebene setzt sich, wie wenn die Erde bebt. Und sich die Hebel bewegen und lecken. Drängt mich ein Gefühl wie bei einer inneren Kälte. Alles verschenkt. Und alles kreist, ich weiß, das mag normal sein, doch bei mir ist es fataler. Ich will einfach nicht hart sein, aber ich will mich beweisen. Zwischen der ganzen Scheiße nicht kreisen und schwellt ab nach oben und das auf meiner Weise. Leise nach oben schleichen, leise nach oben weiter. Leise nach oben scheiße, leise nach oben nein. Es ist ein Gefühl, als wenn mein Schädel bricht, da hilft kein Aspirin. Es ist mein Schädel richtig, der mich zur Verzweiflung bringt. Wenn es so weitergeht, wird er auseinanderspringen. Es ist ein Gefühl, als wenn mein Schädel bricht, da hilft kein Aspirin. Es ist mein Schädel richtig, der mich zur Verzweiflung bringt. Wenn es so weitergeht, wird er auseinanderspringen. Die zweite Strophe weiter monotonerweise beite ich, um zu vermeiden niemals sinnlose Kreisreime. Wenn ich vergleiche, sind es Eiser oder andere kleine monotone Kinder, die es wollen, aber nichts weil. Und diese Langeweile, diese Gefühlslosigkeit, das ständig wiederholende Synonym. Und ich heiß exzessiv, wenn ich rap, will rap zum Spiel. Du bist 10 Jahre dabei, wartest auf Major Deals. Warum bist du nicht gesigned? Das war, was Silflow meinte. Wozu das Ganze und der Wert dieser Zeilen? Es ist einfach nur peinlich, wie so ein Tier so Themen kratzt, sie nur an, bearbeitet nicht wirklich diese Probleme. Ihr seid so eklig, sowas von schäbig, sowas von scheiße, dass die Erde lebt. Wozu den Arsch aufreißen, wenn dich keiner beachtet? Die Hate-Worte einem wieder alles vermasseln. Es ist ein Gefühl, als wenn mein Schädel bricht, da hilft kein Aspirin. Es ist mein Schädel richtig, der mich zur Verzweiflung bringt. Wenn es so weitergeht, wird er auseinanderspringen. Es ist ein Gefühl, als wenn mein Schädel bricht, da hilft kein Aspirin. Es ist mein Schädel richtig, der mich zur Verzweiflung bringt. Wenn es so weitergeht, wird er auseinanderspringen.